Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 156 an Goethe. Dass Sie den Abend nicht kommen können, beklag ich. Ich befinde mich ganz erträglich und wir hätten allerlei durchschwatzen können. Eben ist Niethammer da, wir debattieren über den Begriff des Rechts und da wird zuweilen ordentlich vernünftig gesprochen. Auch die kleine Tänzerin vom letzten Ball ist da. Leben Sie recht wohl, morgen Abend kommen Sie doch desto zeitiger. SCH